Das ist unsere Last, dass wir unausgesetzt Strolche, Volksfeinde und Landesverräter genannt werden und können's nicht wehren. Das macht das Leiden der Gefangenen und Ausgewiesenen so bitter, dass der Tenor dieser Stimmen immer wieder ist, sie müssten gezüchtigt, sie müssten unschädlich gemacht werden zum Schutze von Volk und Staat. Wir lehnen es um der Wahrhaftigkeit und um der Ehrlichkeit willen ab, auch nur andeutungsweise von Vergehen und Schuld der Leute zu reden, die vergebens auf einen richterlichen Urteilsspruch nach dem für alle Volksgenossen geltenden Recht warten. Liebe Freunde, wir sind es der Christenheit schuldig zu sagen, sie rüsten sich wieder die Seele des Gerechten und verdammen unschuldig Blut, damit die Christenheit sich nicht irreführen lässt.